IMC, India Meets Classic, präsentiert Ihnen den Live-Mitschnitt der Tabla Group Hamburg mit einer Tabla-Performance in zwei Teilen. Tagore Textrezitativ The Nation aus dem Literaturwerk Creative Unity von 1922 und eine zeitgenössische Interpretation des interkulturellen Themendialoges Home, Individuum und Gesellschaft auf dem indischen Instrument Tabla in der Tradition der indisch-klassischen Musik. Sie hören heute den zweiten Teil. Sehr verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Freunde der indisch-klassischen Musik, ich heiße Sie herzlich willkommen zur Tabla-Performance von IMC. Mein Name ist Lothar Meyer, Leiter der Förderinitiative IMC India Meets Classic Hamburg. Und ich freue mich, dass uns heute durch das einstündige Programm der Schauspieler und Musiker Ben Gallo als Co-Moderator begleitet. Schönen guten Tag. Die indische Trommel Tabla und der indische Philosoph Rabindranath Tagore, der 1913 den Literaturnobelpreis erhielt, ist in Deutschland nahezu unbekannt. Für unsere Zuhörer, die auch an dem ersten Teil der Tabla-Performance, einem Textrezitativ von Indiens größtem Philosophen Rabindranath Tagore 1861 bis 1941 mit der musikalischen Interpretation im Tabla-Spiel Interesse haben, verweisen wir auf den Termin der Wiederholungssendung. Informieren Sie sich dazu im Internet auf der Webseite von Tide Radio 96.0 www.tidenet.de. Wir wollen Ihnen in dieser Sendung neben dem zweiten Teil des Live-Mitschnitts einer Tabla-Performance auch einige Informationen zur indischen Musik, zum Musiksystem und der Klangtheorie dieser 4000 Jahre alten Kultur Gandharva Veda präsentieren. IMC konnte im September ein zweiteiliges Programm der Öffentlichkeit als Weltpremiere präsentieren. Es spielte die Tabla Group Hamburg beim Festival der Kulturen 2005. Dieser dreitägige Event ist in seinem dritten Jahr ein Ableger des etablierten Berliner Karneval der Kulturen. Das Hamburger Motto für 2005 lautet Heimat. Im Sendeteil 1 mit dem Tagore-Textrezitativ haben wir Ihnen auch mit einem Hörausschnitt aus dem Raga Jinjoti ein Beispiel des Tabla-Spiels in der Tradition der indisch-klassischen Musik vorgestellt. Von einem der weltweit profiliertesten Tabla-Spieler, Ustad Zakir Hussain, begleitet von Ustad Sultan Khan auf der Sarangi. Das Stück ist veröffentlicht auf der CD Essence of Rhythm von 1997. Die Förderinitiative IMC India Meets Classic präsentiert nun als Teil 2 die Tabla Group Hamburg mit dem musikalischen Werk Heimat, Individuum und Gesellschaft aus einer Vielzahl von Themenaspekten, die den Begriff Heimat umschreiben. In der Tradition des indischen Musiksystems werden Beziehungsaspekte des Individuums in unserer modernen Gesellschaft auf der indischen Trommel Tabla rhythmisch interpretiert und in einem dialogorientierten Spiel dargeboten. Die Tabla Group Hamburg wurde von IMC initiiert. Ihre 7 Mitglieder stammen aus 4 Nationen: Indien, Afghanistan, der Türkei und Deutschland. Die Musiker und Musikerinnen sind im Alter von 15 bis 31 Jahren. Eine tiefgehende Faszination für die indische Musik und Kultur verbindet die Tabla Group Mitglieder untereinander. Sie wählten dieses Instrument aus vielfältigen Gründen, sei es die Erinnerung an die nahe Heimat, der Wunsch nach Entspannung oder einfach die schöne, vielseitige Musik Indiens mit anderen Menschen zu teilen. Für die Tabla Group Hamburg sind vor dem eigenen Migrationshintergrund besonders Situationen zwischen den einzelnen Menschen und deren Leben in unseren Gesellschaften von Bedeutung. Die Tabla Group Hamburg möchte mit ihrem Auftritt O-Ton ihre Idealvorstellung einer Gesellschaft zeigen und Grenzen zwischen Nationen und Religionen überbrücken helfen. In den nächsten 30 Minuten werden Sie, beginnen vom Einzelspiel als Intro, über das gruppenweise Wechselspiel, die Dialogsprache dieses außergewöhnlichen Melodie- und Rhythmusinstrumentes Indiens hören können. Das Programm steht unter der musikalischen Leitung von Mohit Paul Arora, Indien. Im weiteren spielen Ankit Chabra, Ahmed Ghaffar und Bedjan Mohibi aus Afghanistan, Garib Yavuz aus der Türkei, Yvonne Apel und Thomas Eisermann aus Deutschland. Thank you.